Aus Glasmannas richtete das diplomatische Korps in der DVJK dem Genossen Kim Jong-un Blumenkorb und Glückwunschbrief. Diese wurden am 6. Oktober von Ismail Ahmad Muhammad Hassan, der Yang des diplomatischen Korps und außerordentlichem und bevollmächtigtem Botschafter des Staates Palästina, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Lee Soo-young, übergeben.